Ben, lauf und hilf Harry. So, war das einer von diesen Kerls? Hört mal, Morgan, ihr habt ja wohl mit ihm getrunken. Kommt mal her. Der Mann, den er Morgan nannte, ein alter grauhaariger Matrose mit einem mahagoniroten Gesicht, kam mit einer ziemlich dämlichen Miene heran, indem er seinen Prim im Munde herumrollte. »Na, Morgan«, sagte Long John sehr ernst, »ihr habt doch wohl nie in eurem Leben früher diesen schwarzen Hund gesehen, nicht wahr?« »Gewiss nicht, Herr«, sagte Morgan mit einem Kratzfuß. »Ihr kannte doch seinen Namen nicht, oder?« »Nein, Herr.« »Beim heiligen Donnerwetter Tom Morgan, da könnt ihr euch freuen«, rief der Wirt. »Hättet ihr mit einem solchen Kerl was zu tun gehabt, ihr hättet mein Haus mit keinem Fuß mehr betreten, darauf könnt ihr euch verlassen.« »Und was sagte er denn zu euch?« »Das weiß ich nicht mehr so recht, Herr«, antwortete Morgan. »Habt ihr einen Kopf auf euren Schultern oder ist das ein verdammtes Kalbsgekröse?« rief Long John. »Weiß ich nicht mehr recht. Ach nee, vielleicht wisst ihr auch nicht mehr so recht, mit wem ihr überhaupt gesprochen habt. Na, besinnt euch mal, wovon hat er denn geplappert? Reisen, Kapitäne, Schiffe, raus damit, was war's?« »Wir sprachen so von Kielholen«, antwortete Morgan. »Von Kielholen? Ach nee, das war ja eine recht passende Unterhaltung. Gott verdamm ich, setzt euch mal wieder hin, ihr seid ein Schafskopf.« Während Morgan wieder auf seinen Stuhl lossteuerte, flüsterte Silver mir im vertraulichen Ton, durch den ich mich sehr geschmeichelt fühlte, ins Ohr: »Der Tom Morgan ist ein ganz braver Kerl, bloß ein fürchterlicher Döskopf.« »Aber nun«, fuhr er laut fort, »lasst mich doch mal nachdenken. Schwarzer Hund? Nein, den Namen kenne ich nicht, ganz gewiss nicht. Aber halt, mir ist doch so, ja, ich hab den Kerl mal gesehen. Er kam manchmal mit einem blinden Bettler zu mir. Jawohl, das tat er.« »Dass er das tat, darauf können Sie sich verlassen«, sagte ich. »Ich habe auch den blinden Mann gekannt. Pew war sein Name.« »Richtig«, rief Silver jetzt ganz aufgeregt. »Pew, das war sein Name, ganz gewiss. Ach, der Kerl sah wie ein Haifisch aus, wahrhaftig. Aber wenn wir diesen schwarzen Hund zu fassen kriegen, da wird aber Captain Trelawney Augen machen. Ben ist ein guter Läufer, da sind wenig Seeleute, die besser laufen können als Ben. Der muss ihn einholen, Hand über Hand. Gott verdammt, von Kiel holen, sprach er? Ach nee, den will ich Kiel holen.« Die ganze Zeit über, während er diese Sätze hervorstieß, humpelte er auf seiner Krücke in der Schenkstube herum, schlug alle Augenblicke mit der flachen Hand auf einen Tisch und war offenbar so aufgeregt, dass er einen Richter in Old Bailey oder einen Polizisten von Bow Street von seiner Unschuld überzeugt haben würde. Mein Verdacht war wieder rege geworden, als ich den schwarzen Hund im Fernrohr wiedergefunden hatte, und ich beobachtete den Schiffskoch sehr scharf. Aber er war für mich ein zu fixer Schauspieler und ein zu abgefeimter Schlaukopf, und als nach einiger Zeit die beiden Matrosen ganz außer Atem zurückkamen und meldeten, sie hätten in einem Gedränge die Spur verloren und wären selber für Spitzbuben ausgescholten worden, da hätte ich mich ohne Bedenken für Long John Silvers Unschuld verbürgt. »Ja, sieh mal, Hawkins«, sagte er zu mir, »es ist doch ein verdammt hartes Ding für einen Mann wie mich, wenn sowas passiert, nicht wahr? Da ist Captain Trelawney, was soll der davon denken?